Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Magic Taverne. Ich bin Giuliano. Ich bin der Sigi. Und diese Woche werden wir euch ein paar Sachen erzählen über das neue Standard-Meta, denn dieses Wochenende waren ja die Openings, ja, wie wir gesehen haben, oder vielleicht einige von euch schon gesehen haben auf Twitch. Noch ein paar News, die die Magic-Welt beschäftigt, würde ich mal sagen. Aber vorher, ich war in Hamburg. Ja, Tage. Wie warst du so? Wie es da war, also natürlich habe ich mir erstmal den Local Gaming Store angeschaut. Gut. Ein Partner von Funtainment, also kennt vielleicht einige aus München oder sonst woher. Funtainment gibt es ja auch ziemlich oft. Ja, ich glaube in Nürnberg ist auch einer. Genau. Ich habe einfach den Laden angeschaut, was die Leute da spielen. Erstaunlicherweise sind da alle aus Standard ausgestiegen. Das ist denen ein bisschen zu teuer geworden. Alle zu Modern gewechselt. Okay. Klar, also Standard ist das teuerste Format auf lange Sicht. Aber das ist für mich. Verkehrt. Ja, aber ich finde einfach, keine Ahnung, ich spiele einfach gerne mit neuen Karten und ich sehe einfach gerne die Meta wechseln. Und in Modern muss ich sagen, wenn da ein neues Set rauskommt, bildet sich vielleicht ein oder zwei Karten raus, die für Modern geeignet sind. Und für Vintage und Legacy vielleicht einmal alle 10 Jahre, würde ich mal sagen, dass da eine Karte rauskommt, die dafür geeignet ist. Ja, es ist schwer zu sagen. Also klar, ich meine, das Power-Level, je sozusagen größer der Kartenpool von deinem Format ist, desto höher wird das Power-Level sein. Aber es gab schon in letzter Zeit, würde ich sagen, eine ganze Menge Sachen, die für Modern ganz cool waren. Zum Beispiel, ich meine, schauen wir uns allein Oath of the Gatewatch an. Das hat ein komplett neues Deck gespawnt, das so stark war, dass es in Modern gebannt wurde und in Legacy immer noch das zweitbeliebteste Deck im Moment ist. Halt ja, Eldrazi. Ja, das meine ich. Also Oath of the Gatewatch war ja ein Set, wo es mal seit Jahren wieder geschafft hat, eine Karte oder Karten herauszubringen, die für Legacy einfach geeignet sind. Und klar, wie gesagt, für Modern sind es halt pro Set immer nur ein paar Karten. Also wirklich nur 2, 3, wenn überhaupt, die dann irgendwie einschlagen so richtig. Deswegen finde ich Standard einfach ein bisschen spannender. Weil immer wenn ein Set rauskommt oder irgendwas rausrotiert, schmeißt es einfach die komplette Meta um. Und es zeichnen sich einfach neue Strategien auf. Insofern ist es schon interessant, dass es war. Aber es ist halt eben, wie gesagt, schon ein bisschen schade, dass man wirklich mittlerweile, um die ganze Zeit bei Standard dabei zu bleiben, jedes Mal, wenn was rotiert, seine, keine Ahnung, 300-400 Euro ausgeben muss. Ja gut, das stimmt halt. Deswegen ist es ja auch das teuerste Format. Aber wenn man auf sowas steht, wie ich, dann spielt man eben Standard. Vielleicht steige ich ja irgendwann auch auf Modern um. Keine Ahnung, wenn es mir auch zu viel wird. Aber momentan habe ich einfach sehr viel Spaß in Standard. Auch wenn ich nicht mit Topdeck spiele. Ich meine, ich habe auch keine Lust, meine 300 Euro hier auf den Tisch zu legen, noch irgendwie Singles rauszuholen, um das Deck komplett zu maximizen, sage ich mal. Aber ich baue halt aus dem, was ich habe und was ich mir tauschen kann, doch gerne so gute Decks, sage ich mal. So. Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall nie verkehrt für jedes Format, zumindest für die meisten Formate irgendwie ein Deck zu haben. Also vor allem Standard. Ich meine, wenn du irgendwo, eben wie du jetzt in Hamburg, zu einem neuen Store gehst, wo du davor noch nie warst, dann wirst du dort wahrscheinlich am ehesten mit einem Standard-Deck weiterkommen. Ja, außer in dem Store, weil da einfach keiner Standard gespielt hat. Aber ich konnte zwei Jungs dazu überreden, dass die mit Standard anfangen. Ja, okay. Ziemlich anfangen. Das war auch ziemlich nett. Ich habe den Jungs auch ein bisschen was erklärt und konnte zwei neue Zuhörer gewinnen. Ah, ja, dann Shoutout, würde ich mal sagen. Shoutout. Ja, ansonsten, soll ich noch sagen, es ist halt, ja, in Hamburg ist die Spielcommunity gar nicht mal so groß wie gedacht. Ich habe mir die Gruppe angeschaut auf Facebook. Okay. Also in München ist die wesentlich größer. Aber wir haben da auch zwei Gaming-Stores. Also einmal das Warehouse und das Funtainment. Und in Hamburg gibt es anscheinend nur einen. Und der zweite ist ganz klein und hat nur ganz wenig Magic-Zeug. Okay. Es gab mal einen dritten, aber der musste schließen anscheinend. Wow. Also ganz komisch. Aber man findet da auf jeden Fall trotzdem Leute, mit denen man spielen kann. Hamburg. Ja. Coole Sache. Coole Sache, auf jeden Fall. Und es war eine schöne Stadt, muss man dazu sagen. Also falls ein Hamburger zuhört, sehr schöne Stadt, wirklich. ja, eine News, die ich die letzten Tage gehört habe. Man kann anscheinend, also du hast es ein bisschen besser rausrecherchiert, im nordamerikanischen Markt oder im amerikanischen Markt, sage ich mal, ja, nordamerikanischen Markt, kann man Eldritch Moon Cases, also ein Case ist praktisch ein Paket mit 6 Displays drin, kann man mappen. Ja, also das funktioniert wie folgt. Das Problem bei der Sache ist, dass die ganzen Mythics in den Sets innerhalb der Boxen immer das gleiche Artwork vorne drauf haben. Also es ist kein, ich sag mal, vollständiges Mapping in dem Sinne, dass du drei Packs aufmachst und dann dir den kompletten Restinhalt der Box erschließen kannst. Aber es ist Mapping in dem Sinne, dass man, sobald man eine Mythic dort geöffnet hat, halt eben weiß, wo die anderen Mythics in der Box sein werden. Genau, also, falls ihr es nicht versteht, auf diesen Päckchen sind vorne ja die Artworks drauf. Eldritch Moon hat drei Stück davon. Einmal Liliana, einen Wolf und Tamio. Ja, genau. Genau, und wenn man die sortiert nach eben den Artworks und öffnet von einem Case, also das Case ist tatsächlich dann komplett so durchgezogen, macht ein Display auf, öffnet eine Reihe, sagen wir mal Lilianas, okay, keine Mythic. Man öffnet dann die ganzen Tamios und in einem Tamio ist eine Mythic drin. Dann kann man sich aus den ganzen anderen Displays einfach die ganzen Tamio-Päckchen rausholen. Da sind die Mythics drin, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ja. Also nur die Non-Flip-Mythics. Die Flip-Mythics sind immer noch ein bisschen durchgemischt. Aber trotzdem kann man sich damit die ganzen Mythics rausholen und dann die Päckchen einfach so weiterverkaufen als Grab-Packs. Jo. Und deswegen, kleine Warnung, also das gilt nicht für unseren Markt. Unser Markt wird von anders abgemischt und abgepackt. Also die Karten für den kompletten europäischen Markt, sowohl die jetzt für hier Deutschen als auch die Englischen, die hier vertrieben werden, werden von Carta Mundi, heißt die Firma, und ich glaube, sie ist in Belgien gedruckt. Und die benutzen eine andere Art, die Karten zu, in Anführungsstrichen, sortieren in dem Pack. Deswegen ist der deutsche Markt und ich glaube auch so ziemlich alle anderen außer Nordamerika davon glücklicherweise nicht betroffen. Genau, dennoch solltet ihr irgendwie günstige Packs auf eBay oder irgendwelchen anderen Plattformen ersteigern wollen oder auf Magic-Kartenmarkt, gibt es ab und zu auch amerikanische Seller, passt bitte auf, am besten einfach da überhaupt nicht kaufen, weil die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass das Display eben gemappt wurde und ihr dann... Ja, was heißt nur noch Müll? Also klar, es gibt immer noch Rares, die sau viel wert sind, aber auf jeden Fall die ganzen Mythics raus sind. Ja. Und das ist ja eigentlich so... Ich finde, beim Cracken von dem ganzen Display ist das so ziemlich fast der Spaß dran, zu sehen, was für Mythics man daraus bekommt, was eben nur so wenige sind. Unter anderem. Ja, auf jeden Fall. Also Mythics... Ich meine, es ist halt eben relativ selten, dass man wirklich so eine, ich sag mal, Chase-Mythic, wie jetzt im neuen Set eben einen der Planeswalker oder so, findet. Und dass einem da die Chance dann komplett genommen wird, ist schon ein bisschen schade. Genau, also wie gesagt, aufpassen bei amerikanischen Sellern. Am besten einfach nur unseren Markt unterstützen momentan bei Eldritch Moon. Muss man erstmal schauen, was Wizards da macht. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter mit dem Hauptthema diese Woche. Also wie du vorhin schon erwähnt hast, SCG Open in, ich glaube, Columbus war es dieses Mal. War das in Columbus? Ich glaube, oder sind die Columbus erst ein paar Wochen? Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Egal, auf jeden Fall, dieses Wochenende waren Openings vom neuen Standard und da haben sich natürlich ein paar Decks rausgetan. Wer hätte es gedacht, ungefähr die Hälfte von den 64 Decks, die es halt geschafft haben oder praktisch da platziert wurden, waren Banned Company. Ja, ich wäre gerne überrascht darüber, aber... Ich bin es nicht. Also Banned Company war davor dominant und es ist jetzt auch immer noch dominant. Weil einfach starke Karten dazugekommen sind, die es einfach noch stärker gemacht haben, noch nerviger. Ich habe mir die SCGs angeschaut, ein paar Matches und also dieser Spellqueller, der so gehypt wurde, wurde nicht umsonst gehypt. Das Ding ist so unglaublich nervig. Ja, der ist einfach total verrückt. Ja, dazu werden wir aber noch kommen, beziehungsweise wollen wir uns das jetzt anschauen, das Banned Company Deck? Denn tatsächlich, wer hat den ersten Platz gemacht auf den Opens? Ein Banned Company Deck. Ja. Wer hätte das gedacht? Man muss aber dazu sagen, es ist aber so gesehen trotzdem recht gut gemacht, finde ich. Es ist einfach saugut durchdacht auch, von den neuen Karten, von der Menge her. Und spielt sich einfach flüssig und irgendwo doch ein bisschen Kombo-lastiger. Also, was heißt Kombo-lastiger? Also... Coco, also Collected Company, lässt einem zwar nicht viel Freiraum, weil man zieht 6 Karten, meistens ist dann Reflector Mage drin und das nervt dann den Gegner. Ja, aber also ja. Ich würde sagen, es ist nicht zwingend kombolastiger geworden, aber man kann sagen, dass das Deck durch eben das Hinzufügen von Spellqueller deutlich reaktiver wurde. Also ich meine, klar, die meiste Zeit hast du eh deine Company mittlerweile im Zug des Gegners gespielt. Aber jetzt ist es noch umso wichtiger, weil du eben einen Spellquell rauskriegen kannst und dann als Antwort auf zum Beispiel eine Collected Company von deinem Gegner, kannst du einfach deine eigene spielen, kriegst vielleicht einen Spellquell raus und kannst die Collected Company vom Gegner dann einfach countern mit deinem Spellquell. Ja, also beziehungsweise schlucken. Und ja, das ist trotzdem nervig genug. Was ich auch gesehen habe, das war ziemlich lustig, in einem Match hatte der Kerl einfach auf der Starthand zwei Spellquellers. Das ist schon nervig genug. Und dann hat er mit Collected Company nochmal die nächsten zwei rausgeholt. Also der hat im Grunde genommen mit dem ersten Spellqueller, glaube ich, einen Sylvan Advocate geblockt, also rausgeschluckt. Mit dem zweiten hat dann Dromoka's Command geschluckt. Dann hat aber, das ist auch ziemlich lustig, der Gegner, also der eine, dem das alles geschluckt wurde, hat einen Eldrazi Horror. Und dann hat er seinen zweiten Dromoka's Command gespielt, seinen Dromoka's Command praktisch befreit von dem Spellqueller und den nochmal aktiviert. Also im Grunde genommen... Das ist nicht schlecht. Also damit kann man auch ziemlich, wie soll man es sagen, selber eins abkriegen, wenn der Gegner das sehr schnell befreien kann und dann einen überrennt dann mit dem ganzen Zeug. Aber ja, so ungefähr spielt es sich schon mal. Was man dazu auch sagen muss, was es in einigen Band Company Mirror Matches gab, das ich gesehen habe, ist, dass tatsächlich... Manchmal, wenn man gesehen hat, dass der Gegner nicht genug Mana eben für so einen Spellqueller oder für ein Collected Company hatte, dann wurde da durchaus auch mal ein Coco Mainface gespielt, einfach damit man sicher gehen kann, dass der Gegner es nicht countert. Ja, das, also die Matches habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja, das stimmt natürlich. Wenn man muss natürlich auch die Gunst der Stunde nutzen, wenn man weiß, okay, der Gegner hat spielt auch mit Spellquellern und er hat gar keinen Mana für diesen Spellqueller, dann nutzt man das natürlich aus, das stimmt. Ja, ja. Aber es gibt, das hast du vorhin erwähnt, was du schade findest, was keiner spielt, ist der Eldrazi Displacer. Ja, also, was heißt keiner? Von den, wir schauen uns jetzt hier hauptsächlich die besten zwei Band Company Decks an, das ist einmal Devin Köpke und einmal Kyle Bogomus, die jeweils den ersten und den dritten Platz belegt haben in Columbus. Und keiner von den beiden hat tatsächlich Eldrazi Displacer gespielt. Und der Grund, warum mich das so verwundert, ist halt eben, Eldrazi Displacer ist die Karte, die dir im Mirror Match tatsächlich, ich sag mal, bei so einem Board Stall den Weg freiräumt. Entweder indem man seinen eigenen Reflector Mage bounced und wieder reinholt und damit den gegnerischen Kreaturen wieder bounced oder einfach gegnerische Kreaturen aus dem Weg räumen, die nerven. Ja. Und dadurch, dass man ja das so oft machen kann, wie man will, und im Late Game sowieso sau viel Mana übrig ist, kann man dadurch mal zwei oder vielleicht sogar drei Kreaturen wegbouncen. Oder den Reflector Mage einfach dreimal bouncen. Das ist wahrscheinlich effektiver. Ja. Beziehungsweise, wir sollten vielleicht eher blinken als bouncen sagen, nicht, dass das verwirrend ist. Entschuldigung, blinken. Also der Eldrazi Displacer, falls es jeder vergessen hat, für drei Mana, ich glaube drei weiße Mana, kann man zwei und ein farbloses. Ah, war das so? Auf jeden Fall, der Eldrazi Displacer selber ist weiß. Ja. Also der einzige weiße Eldrazi, meiner Meinung nach. Also ja, ist der einzige weiße. Und dann kann man einfach eine Target Creature blinken. Die kommt dann, meine ich, auch sofort wieder aufs Spiel. Oder? Ja, ja, genau. Genau. Ja, aber hat keiner gespielt. Komisch, die haben trotzdem gewonnen. Das heißt, das gibt dir den Recht, würde ich mal sagen. Ja, also... Ich denke, dass er zumindest einen bis zwei Slots im Sideboard wert ist, wenn man wirklich erwartet, dass viel von dem Feld Band Company auch sein wird und dass man halt mehrmals auch in späteren Runden ins Mirror Match kommt. Denn, ich meine, er ist an und für sich schon keine schlechte Kreatur und er hat halt eben mehr oder weniger dann die Late-Game-Absicherung, die man in irgendeiner Form schon gerne haben will gegen das andere Band Company Deck. Ja, auf jeden Fall. Aber dann schauen wir uns einfach mal die Decks genau an. Also wir gehen kurz durch die Liste. Ich glaube, die meisten Karten brauchen wir gar nicht so erwähnen. Wir werden hauptsächlich darüber reden, was da für neue Karten drin sind von Eldritch Moon. Einfach, wie sich die Decks verändert haben. Aber die meisten spielen sich immer noch gleich, sind einfach nur stärker geworden. Mhm. Also ich würde sagen, fangen wir erstmal an mit den Karten, die ja schon, ich sag mal, bekannt und etabliert sind. In dem Deck, das den ersten Platz bekommen hat, eben von Devin Köpke, haben wir da dreimal den Duskwatch Recruiter, viermal den Reflector Mage, viermal Sylvan Advocate, auch wenig überraschend, drei Tireless Trackers, ist, denke ich mal, jetzt auch nicht so besonders, und zweimal Archangel Avacyn, ist, ich weiß gar nicht. Wurde, glaube ich, ab und zu gespielt damals, nicht in jedem Band Company, ab und zu sogar nur einmal oder nur im Sideboard. In dem hat er sich einfach dafür entschieden, die zweimal im Mainboard zu spielen. Finde ich nicht verkehrt. Also Abyssin ist einfach stark und das ist auch, das passt auch, wenn wir jetzt die neuen Karten sehen, passt es einfach auch zur Strategie, finde ich. Absolut. Würde ich mal sagen, legen wir gleich mit der ersten neuen Kreatur in diesem Deck los. Wir haben ja vorhin schon drüber geredet. Ja, der Spellqueller. Nochmal, um aufzufrischen. Spellqueller ist ein Spirit mit 2-3 für 3 Mana, 1 weiß, 1 blau. Er hat Flash und fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, oder also wenn er es durchschafft, wenn er resolved, schluckt er einen gegnerischen Spell. Oder when a Spellqueller enters the battlefield, genau, exile target spell with converted mana cost 4 or less. Also im Grunde genommen alles, was in diesem Standard momentan gespielt wird, fast. Ja, ziemlich viel auf jeden Fall. Also im Grunde genommen fast alles, was wichtig ist. Gut, die einzige Downside, oder zum Glück ist das Downside dabei, ist, wenn der Spellqueller das Spiel verlässt, dann wird der Spell befreit und darf nochmal gecastet werden, ohne Mana-Kosten. Genau. Also sozusagen ein Oblivion Ring für Spells. Genau. Ist, wenn man sich die Spiele anschaut, es liest sich schon saustark und spielt sich noch stärker. Okay. Vor allem mit Kombination mit eben Collected Company. Dadurch, dass er 3 CMC hat, kann man auch ihn rausfischen. Also im Grunde genommen kann man Collected Company tatsächlich nicht nur als, wie soll man sagen, als Block-Ding benutzen. Also man holt sich damit Blocker raus oder einen Reflector Mage, um den Angreifer wegzubouncen oder was auch immer. Sondern man kann es auch als Antwort benutzen, weil es der Gegner irgendwas castet. Ja. Und man sagt, okay, ich spiel's aus und hoffe, dass ich einen Spellqueller rausziehe, um den Cast zu countern. Und bei 4 Spellquellern ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass einer mit drin ist. Oh ja. Ich meine, du gehst durch, ja gut, das ist in einem späteren Turn, also du gehst durch deutlich mehr sogar als 10% von deinem Deck durch. Und da ist es echt nicht unwahrscheinlich, dass man eine von den 4 Kopien findet. Auf jeden Fall, was halt wirklich extrem ist, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Collected Company ist, wenn man jetzt nicht richtig failed, sag ich mal, von Natur aus schon eine 2-for-1 Instant Speed. Wenn man einen Reflector Mage bekommt, wird's zu einem 3-for-1. Immer noch Instant Speed. Wenn man dann als Antwort auf einen Spell vom Gegner einen Reflector Mage und einen Spellqueller rausholt, hat man ein 4-for-1 Instant Speed für 4 Mana. Wenn der gegnerische Spell jetzt auch noch eine Collected Company war, die dem Gegner ein 2-for-1 gegeben hätte, mindestens, dann ist das in der Situation ein 5-7-for-1 gewesen, so ungefähr. Für 4 Mana. Instant Speed. Instant Speed. Und das klingt alles immer so utopisch, aber wie gesagt, bei den ganzen Kopien im Deck ist es tatsächlich überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass man genau das macht. Ja. Und in den ganzen Matches, die ich gesehen habe, also irgendwann haben die 2 Kommentatoren einfach gar nichts mehr gesagt, einfach nur noch gelacht. Sobald es gezogen wurde, wussten sie schon, okay, das war's. Ja. Also der taut es jetzt raus und der zieht jetzt einen Reflector Mage raus, und zwar zu 100%. Ja, also was ich auch bei einem Match gesehen habe, ich glaube, das war sogar auch ein Band Company Mirror, da war es im Endeffekt, der eine Typ bleibt am Leben, wenn er mit Collected Company genau Spellqueller und Reflector Mage kriegt. Und was hat er gekriegt? Spellqueller und Reflector Mage. Ja. Ja, also da sieht man einfach, wie gestört diese Karte ist. Und allgemein, darüber haben wir auch schon diskutiert, was ist mehr broken eigentlich momentan? Oder wie ihr auch an dem Titel lesen könnt von dem Cast, was ist mehr broken? Collected Company oder diese verdammten 3 CMC-Value-Kreaturen momentan? Ich weiß es echt nicht. Also mich würde schon interessieren, wie das dann aussieht, sobald Collected Company draußen ist, inwiefern diese ganzen 3 Mana-Kreaturen dann noch spielbar sind oder gut spielbar. Ich meine, wenn wir uns so eine Karte anschauen wie Duskwatch Recruiter, der ist extrem gut, was Value angeht. Das ist keine Frage. Aber kann man es sich in einem Deck ohne Collected Company, wo man ihn effektiv kostenlos bekommt, wirklich leisten, so eine Karte dann noch zu spielen, wenn man sie tatsächlich hardcastet? Ja, oder eben sowas wie ein Reflector Mage, den man eben praktisch nicht mehr Instant Speed casten kann, sondern nur noch im eigenen Zug, eben auf Sorcery Speed. Wie wertvoll das dann noch ist, wenn er im Grunde genommen noch gecountert werden kann, weil der Reflector Mage wird dann gecastet Und bei Collected Company wird er aufs Spielfeld gebracht und da kann er nicht gecountert werden. Das ist noch ein Aspekt davon. Und da bin ich aber auch wirklich sehr gespannt, was passiert, sobald Kaladesh rauskommt. Also nicht nur, weil was dann in Kaladesh überhaupt drin ist, sondern was passiert, sobald Origins und Dragons einfach rausrotiert werden. Ja. Dann sind die Commands weg, die Dragonlords sind weg, die auch sehr stark sind, als Finisher in manchen Decks. Jo. Goggles fallen raus für das Goggles-Deck, also die einfach dafür essentiell sind. Mhm. Und viele andere Sachen. Ja, Flipwalker. Flipwalker, The Den Protector, also es gibt wirklich sehr viele Karten, die einfach rausfliegen. Oder ja, eben das Mono-White-Humans-Deck wird auch ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass eben der Flipwalker Kithion rausfliegt, seine Lieutenants oder seine Freischärler, wie auch immer die heißen. Ja. Wie heißt der? Dragonhunter? Dragonhunter, Knight of the White Orchid, das alles fliegt raus. Das heißt, Mono-White-Humans wird wahrscheinlich aussterben, behaupte ich jetzt einfach mal, als effektives Deck. Ja, also ich denke nicht, dass man es so in der Form sehen wird, weil viele von den Sachen, die du erwähnt hast, sind ja eben die 1 und 2 CMC-Kreaturen. Und wenn da so viele von denen rausfliegen und in Kaladesh nichts in die Richtung nachkommt, was ich jetzt mal so unter uns echt hoffe. Ja, dann so ein bisschen mehr Rot und Blau wäre auch ganz nett mal. Also Blau. Blau, ja. Dann glaube ich nicht, dass man wirklich noch so ein hyperaggressives Mono-White-Deck spielen kann. Ja, und wie gesagt, also Collected Company, also jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ist tatsächlich Collected Company das Problem, weil das macht eben, wie gesagt, die Kreaturen Instant Speed und nicht zu Cast, das heißt, die können nicht gecountert werden. Also doch, also meiner Meinung nach ist Coco schon ein bisschen broken und deswegen bin ich froh, wenn es einfach rausrotiert, in 2 Monaten sogar ja schon. Jo, also ich meine, man kann das Problem jetzt ganz einfach von, ich sag mal, einem rhetorischen Standpunkt aus angehen und sagen, üblicherweise das, was dann richtig ist als Antwort auf die Frage, ist die einfachste Erklärung. Und ich denke, es ist relativ simpel hier zu sagen, dass die einfachste Erklärung ist, dass Collected Company gut ist. Und dazu kann man dann aber auch noch sagen, es wird natürlich noch besser gemacht durch diese ganzen guten Kreaturen, die wir hier haben. Ja, das stimmt schon. Also klar ist es einfach gesagt, so einer Karte die Schuld zu geben an allem. Aber sie ist schon wirklich sehr essentiell. Und man kann nicht leugnen, dass diese Karte einfach gerade das ganze Meta dominiert, indem einfach die ganzen Decks Band Company spielen. Erstaunlicherweise, das kann man eigentlich schon vorwegnehmen, gibt es kaum Tamios. Oh ja. Das kann man eigentlich auch gleich, also wie gesagt, das kann man schon vorwegnehmen. Wir haben eigentlich gedacht, dass Tamio übel einschlägt, weil Tamio einfach stark ist. Also das ist wirklich ein saustarker Vordrop. Mhm. Aber wenn man so drüber nachdenkt und sich anschaut, wie diese Decks spielen, gar nicht mal so gut in der vierten Runde, weil für diese 4 Mana kann man sein Board State ein bisschen verbessert oder eben Collected Company spielen, statt halt Tamio rauszubringen, weil für Tamio braucht man schon sowas wie einen Sylvan Advocate auf dem Feld, der sie beschützen kann. Genau. Und ja, sie kostet 4 Mana. Das an und für sich selbst ist gegen Spellqueller schon ein unglaubliches Problem. Oh ja, stimmt, das kann es schlucken. Und sie ist dreifarbig. Das heißt, in Turn 4 muss man erstmal diese 4 Farben haben, jedes Mal. Ja. Und wenn man das verhindern will, braucht man Oath of Nissa. Und das ist irgendwie so ein kleiner Drawback, weil Platz machen für 4 Oath of Nissa, wo man den Platz anders braucht, wie wir jetzt weiter sehen werden. Ja, also hat man sich doch ein bisschen getäuscht. Vielleicht wird man da was sehen in so einem Super Friends Deck. Wo wir gar keins gesehen haben. Wird sich wahrscheinlich erst so ein bisschen rauskristallisieren. Aber machen wir weiter. Jo. Bevor wir ewig noch festsitzen. Ja gut, ich meine, Spellquelle war jetzt auch der wichtigste in dem ganzen Deck. Von daher passt es schon. Ja. Die nächste Karte, die hier in dem gewinnenden Deck, aber nicht in dem auf Platz 3 war, ist der Selfless Spirit. Das ist auch eine neue Karte aus Eldritch Moon. 2 Mana, 1 davon weiß, 2/1 fliegend. Und wenn man ihn opfert, dann kriegen Kreaturen, die man kontrolliert, indestructible bis zum Ende des Zuges. Und ich habe mir erst so gedacht, warum 4 Selfless Spirit? 2 bis 3 oder so sollten doch genug sein. Aber dann ist mir die Idee gekommen. Der spielt ja 2 Everson Mainboard. Das heißt, was er machen kann, ist, er hat den Selfless Spirit, er spielt Archangel Everson, er opfert seinen eigenen Selfless Spirit. Alle seine Kreaturen kriegen Indestructible. Everson flippt. Ja, das ist auch. Jetzt muss man mal lesen. Die andere Seite von Everson fügt sie allen Kreaturen oder unter den gegnerischen Kreaturen so viel Schaden zu? Allen. Allen, ja. Dann sind meine Kreaturen aber auch noch Indestructible. Das heißt, wir sind auch überhaupt nicht vom Flip betroffen. Richtig. Das ist gewieft. Also, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen doppelt, sag ich mal. Einerseits ist es das, was wir davor hatten mit Hangerback Walker für 0 und Everson, dass man den Flip forcen kann. Und andererseits kriegt man halt auch noch eben den Selfless Spirit dazu. Also eben den Indestructible Trigger, genau, der einem davor schützt, dass Everson bei uns auch noch ein Chaos anrichtet. Ja, also wie gesagt, ziemlich gewieft. Also darauf bin ich überhaupt nicht gekommen. Das ist smart, auf jeden Fall. Ziemlich stark, ja. Wie gesagt, es ist auch Erstplatzierter, also der hat sich wirklich richtig viel Gedanken gemacht mit dem Deck. Und das hat auch ziemlich gut funktioniert. Ja, die nächste Karte. Ganz unten. Ah ja. Thalia, Heretic Cathar. Wir haben schon gesagt, diese Karte ist gestört. Sie ist immer noch gestört. Und ja, 3 Mana, First Strike, 3-2. Und alle Non-Basic Lands und Kreaturen des Gegners kommen getappt aufs Spielfeld. Das bremst den richtig aus. Oh ja. Vor allem im Late Game, wenn man sowieso schon damit hagert, dass man überhaupt vorankommt oder überhaupt irgendwas passiert und dann den Gegner noch ausbremsen, das tut richtig weh. Mhm. Also, das ist nicht zu unterschätzen, das Tempo, das man davon verliert, dass man einerseits sozusagen immer bei seinem Landdrop einen Turn verliert und man verliert, zumindest wenn man selbst blocken muss, verliert man dann auch noch den Blocker für eine Runde. Ja, und sie selber, wie gesagt, 3-2 First Strike. Ja. Ist einfach stark. Wie gesagt, das haben wir schon oft genug gesagt, sie selber ist eine Legendary Creature, das ist so der einzige Drawback, das einzige Balancing, was sie erfahren hat, dass sie einfach nur einmal auf dem Feld sein darf und das ist auch gut so. Und man muss halt dazu sagen, 3-2, der First Strike da ist halt unglaublich gut gegen die ganzen 2-3er, also ungebuffter Sylvan Advocate, eine Reflector Mage und so weiter und so fort. Ja, also das Format ist aber auch schon ziemlich von eben 2-3 und 3-2 Kreaturen dominiert momentan und da ist sie einfach Gold wert. Ja. Vor allem, wenn man sie noch irgendwie buffen kann mit Broken Mokas Command zum Beispiel. Wenn man sie überhaupt buffen will. Es gibt eigentlich bessere Ziele, aber mein Gott. Genau. Im Endeffekt von den Kreaturen her und eigentlich im Allgemeinen von dem ganzen Deck her, war es das schon, denn außer den Kreaturen und den Ländern hat man im Endeffekt noch 8 Spells und das sind wenig überraschend 4 Collected Company, 4 Dromoka's Command. Ja, und selbst im Sideboard haben wir nur sowas wie Negate, Ojutai's Command, Declaration in Stone, falls man zum Beispiel gegen ein Token-Deck antritt und man will einfach alles rausräumen, Planar Outburst, Tragic Arrogance, also die so typischen Board-Wipes, die man haben will. Also nichts Überraschendes. Trotzdem anscheinend sehr effektives Deck. Aber das wird sich noch zeigen, was noch rauskommt. Im Vergleich dazu, das Band Company Deck von dem Drittplatzierten spielt auch ein paar andere Sachen, die aber relativ interessant sind. Die zwei Hauptunterschiede, die mir jetzt aufgefallen sind, dass er 4-mal Bounding Graces und 2-mal Lamphold Pacifist spielt. Genau, also im Grunde genommen hält er den Gegner anders im Schach, als das andere Deck. Das andere Deck macht's eben durch den Spirit und die ganzen Flips, oder was heißt die ganzen Flips, durch den Flip von Everson oder eben Spellqueller und Reflector Mage, der hier erstaunlich, doch, der ist hier auch drin. Ja, klar. Trotzdem. Ja, klar, sonst wäre das ja total bescheuert, warum sollte man dann Coco spielen? Aber der Lamphold Pacifist ist so unglaublich stark, also das sieht man vielleicht auf dem ersten Blick nicht, aber 2 Mana für eine 3-3, die blocken kann, dann wenn man sie bufft, dann selber noch angreifen darf. Und wenn sie flippt, eine 4-4 ist, für 2 Mana immer noch, die man mit Coco rausholen kann. Also unglaublich stark. Jo. Und die Bounding Graces ist an sich on Curve, auch wenn sie doppelfarbig ist, trotzdem für 3 Mana eine 3-3, die man entweder selber flashen kann, wenn man sie auf der Hand hat, oder mit Coco rausholt, je nachdem. Und auch noch Sachen entweder tappt oder untappt, je nachdem, was man machen will. Also richtig flexibel und auch wirklich stark, meiner Meinung nach. Also tendenziell würde ich sagen, dass dieses Deck eher aufs Late Game spielt, weil du hast auch 2-mal Nissa Vastwurzier drin. Das bedeutet halt, ich meine, es dauert einfach eine Weile, bis man die Karte flippen kann. Ja, weil man muss ja 7 Länder besitzen. Genau. Aber die sorgt dann im Endeffekt dafür, dass wenn es dann zu diesem eben Coco Mirror typischen Boardstall kommt, du den Vorteil hast, indem du mit ihr die ganze Zeit noch Card Advantage kriegst über ihre plus 1. Oder wenn du mal einen Blocker brauchst, dann kannst du ihre minus 2 benutzen und so weiter und so fort. Ja. Also eben, und das passt halt auch zusammen mit dieser Late-Game-Taktik, dass er hier Bounding Crisis spielt. Das Sideboard sieht auch ein bisschen anders aus. Also wir haben Aerial Volley zum Beispiel drin, was eigentlich ziemlich anständig ist gegen die Spirit-Stacks, weil man kann damit entweder einen Spirit einen Spellqueller rausnehmen, also das Ding ist eine Instant, ein grünes Mana, und macht 3 Schaden, aufgeteilt wie man möchte, an 1, 2 oder 3 fliegenden Kreaturen. Heißt, du kriegst einen Spellqueller damit, oder du kriegst eine ganze Menge von diesen 2-1 Kreaturen. Ja, wie eben zum Beispiel Mausoleum Wanderer, wenn er nicht gebufft ist. Jo. Damit kann man den raushauen. Wobei, nee, man kann den Mausoleum Wanderer nämlich opfern, um das zu countern. Das kostet nämlich nur 1 Mana. Ja, aber dann das ist war ein blödes so, Beispiel. Aber ja, dann ist es so, Gott, wie heißt denn das? Es ist putting the cart before the horse im Englischen. Also im Endeffekt ein bisschen redundant, weil irgendwie verschwindet der Mausoleum Wanderer trotzdem. Ja, egal. Auf jeden Fall ist, wie gesagt, ein bisschen anders, wie du gesagt hast. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir auf mit Band Company, weil ich krieg langsam Kopfschmerzen von dem Deck. Na, ganz fertig sind wir noch nicht. Also, Oh nein, wir haben noch eins. Ja. Aber das ist diesmal kein Band Company, sondern Band Humans. Aber Collective Company spielt's trotzdem. Ja, warum irgendwie nicht? Also irgendwie ist es genau dasselbe, nur mit einer leicht veränderten Taktik. Und das Ding einfach heißt eigentlich nur Band Humans, weil es tatsächlich hauptsächlich Humans spielt. Ja. Und ein Tamio. Oh, da ist Tamio. Wow. Eine ist mit drin, im Main Deck. Genau, ja. Also die Hauptunterschiede hier, kann man gleich sagen, kein Spellqueller, schon Reflector Mage. Eben, wir haben diese Human Synergy, da haben wir mehr von dem Lamphold Pacifist, weil, wie du gerade gesagt hast, von den Stats her ist das Ding unglaublich effizient. Und mit Hilfe von einer anderen extrem guten Karte für Humans, nämlich Thalia's Lieutenant, kommt man auch leicht an diese 4 Power ran. Ja, also 2 Mana, 1-1. Wenn er selber das Spielfeld betritt, bekommt er für jeden anderen Menschen, den man kontrolliert, Tokens oder Counter. Und immer wenn ein anderer... wenn er aufs Spielfeld kommt, kriegen alle anderen Humans Counter. Ja. Und wenn ein Humans aufs Spielfeld kommt, kriegt er einen Counter. Genau. Und ja, also das ist ziemlich böse. Ich habe ein Match gesehen, also Band Company oder eben... Nee, Band Humans, dieses Deck, gegen ein Mono-White Humans. Und dem Judge sind tatsächlich die Würfel ausgegangen, weil der Mono-White-Humans natürlich auch die ganze Zeit hin und her gebufft hat, eben mit Thalia's Lieutenant. Jo. Und wie gesagt, dem Judge sind einfach die Würfel ausgegangen. Das kann man verstehen, denke ich. Das Board sah aus, also das war einfach nur noch mit Würfel voll und ich habe auch nichts mehr verstanden. Und die Kommentatoren hatten irgendwie auch keine Lust mehr, haben einfach nur noch gelacht. Das ist schön. Ja. Genau, dann Thraidman Spectre haben wir hier auch am Start. Ich meine, das ist wahrscheinlich sogar der beste One-Drop im Mono-White-Human-Stack. Und in Band-Humans ist er dank der ganzen Human-Synergy natürlich nicht viel schlechter. Ja, auf keinen Fall. Thalia ist auch wieder drin, weil warum nicht? Jo. Passt perfekt rein, verlangsamt den Gegner, haut böse rein. Tireless Tracker, auch richtig fiese Kreatur einfach. Mhm. Vor allem da mit dem Frame-Inspector auch noch ein paar Clues noch zusätzlich mit reinkommen. Ja, das tut einfach nur richtig weh, wenn dick wird. Ansonsten, wie gesagt, Coco und Tromoka's Command, Tamio ist einmal drin, das Sideboard, ja, verwundert auch nicht, Den Protector, Nissa Vasfuz hier, Declaration in Stone, Tragic Arrogance, wieder einfach so Sachen gegen zum Beispiel Tokens Deck. Ja. Eine Sache, die aber tatsächlich erwähnenswert ist, in diesem und ich glaube sogar auch den beiden anderen Decks im Sideboard wurde Summary Dismissal gespielt. Oh, das sehe ich jetzt auch, ja. Was hat er sich platziert? 23. Okay. Ja, Summary Dismissal ist, an sich ein guter Counter. Absolut. Weil er halt nur ein Mana mehr kostet als ein normaler Counterspell und dafür dann aber alles stoppt. Ja. Aber was will er denn damit stoppen? Eldrazi. Stimmt. Mass-Trigger. Stimmt. Und im Endeffekt, somit das beliebteste Ramp-Target von Eldrazi Ramp-Decks ist ja der Worldbreaker. Das heißt, du gehst auf deine 7 Mana, du kriegst den coolen Cast-Trigger von Worldbreaker und eine 5-7 mit Reach, geile Nummer. Summary Dismissal sagt nein, nein und nochmal nein. Denn du kriegst nicht die Kreatur, du kriegst nicht den Cast-Trigger und alles, wird geexiled. Das heißt, du kriegst deinen Worldbreaker auch nicht aus dem Friedhof wieder. Das stimmt, ja. Okay, daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht, weil es so wenige Eldrazi gibt. Hast du eins rausgeholt? Nee, hast du gar nicht. Aber es gibt auch kaum welche. Ja, ich habe auch nur eins gesehen oder zwei, also blau-rot Eldrazi, wo aber einfach immer noch dasselbe Deck ist. Ja, wie genauso wie Green-Red Goggles. Das war auch wieder einfach ein und dasselbe Deck. Ja, also da hat jemand wohl keine Lust gehabt, Eldritch Moon zu spielen. Hat dafür aber auch die Quittung kassiert, indem er hier nicht erwähnt wird. Böse. Ja, das nächste Deck, das habe ich, glaube ich, sogar als allererstes gesehen bei den Matches. Grün-Schwarz Delirium. Und ja, aggressiver als man denkt, weil Delirium war ja immer so als langsame Kombination verpönt. Ist sie eigentlich noch. Aber nicht so, wie dieser Mann hier das zusammengesetzt hat. Todd Stevens hat wirklich, also wo ich das gesehen habe, war ich echt erstaunt, wie schnell dieses Deck ist, wie fies das ist. Also gegen einen Band Humans, muss man sagen, verliert es einfach haushoch, weil es seine ganzen guten Spells einfach weghaut. Ja. Das juckt ihn dann einfach nicht mehr. Traurig, aber wahr. Aber trotzdem finde ich, schönes Deck, benutzt schöne Kreaturen aus dem neuen Set auch. Zum Beispiel deine Lieblingsspinne Ishkana. Ja, die ist cool. Die ist unglaublich stark. Das hätte ich niemals gedacht, dass diese Spinne wirklich so stark ist. Vor allem in Delirium-Decks. Mhm. Aber darauf werden wir jetzt noch kommen. Ich würde mal sagen, fangen wir einfach an, was in diesem Deck alles drin ist. Also zuallererst haben wir eine sehr, sehr saftige Kombination von zwei Kreaturen, die wir schon länger in Standard haben, aber nicht mehr lange. Und das ist der Deathmist Raptor. Also zur Erinnerung, eine 3-3 für 3 Mana, 2 davon grün, Death Touch. Und immer wenn ein Permanent, das man selbst kontrolliert, aufgedeckt wird, also so wie zum Beispiel ein Morph, dann darf man Deathmist Raptor aus dem Friedhof aufs Spielfeld zurückbringen. Er selbst hat dann auch noch Megamorph für 5 Mana, aber das ist nicht so relevant. Und der funktioniert einfach wunderschön zusammen mit dem Den Protector, der ja auch mehr oder weniger überall zu finden ist. Ja, 2 Mana, 2-1. Die erste Fähigkeit ist eher nicht so wichtig. Creatures with power less than Den Protector's power can block it. Ja. Ist egal, es geht eher darum, dass er für 2 Mana megamorphed werden kann, was unglaublich stark ist erstmal, weil er dann einfach 3-2 wird. Mhm. Und eben sein Aufdeck-Effekt kann für wenig Mana einen Deathmist Raptor wieder zurückholen. Genau. Und wenn man ihn selbst aufdeckt, dann kriegt man auch noch irgendeine andere Karte aus dem Friedhof auf die Hand zurück. Nochmal den Deathmist Raptor. Nee, man darf sogar, glaube ich, alle dann rausholen, oder? Ja, man darf alle rausholen. Ja, dann holt man eben was anderes raus. Also, die ultimative Value ist es einfach, mit Den Protector mehr als einen Deathmist Raptor beim Flippen rauszuholen und sich dann noch irgendwas Saftiges aus dem Friedhof zu holen, was man gerade brauchen kann. Ich kann ja. Zum Beispiel. Sehe ich gerade, ja. Ja, das ist halt eine Combo, die natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dadurch, dass eben 8 Karten, und nee, es sind 7 sogar nur, trotzdem 7 davon im Deck sind. Ja, und beide Karten sind an und für sich stark. Das heißt, die will man so oder so spielen, und wenn sie dann auch noch so eine Synergy haben, dann ist das Ganze umso schöner. Ja, die nächste Karte, haben wir erwähnt, im Limited unglaublich stark, in diesem Deck umso stärker, der Gnarlwood Dryad. Ein grünes Mana, 1-1 Death Touch, mit Delirium wird sie zur 3-3? Ja. Zur 3-3. Das war's, aber ja, das muss man nicht mehr sagen. Die ist einfach unglaublich effektiv, auch im Late Game unglaublich stark. Und mit Death Touch. Eben. Ja. Wenn du das aggressive Deck bist, dann kommst du durch mit dem Ding. Das will keiner blocken, weil dann einfach ihre Kreatur stirbt. Ja. Also natürlich, wenn sie blocken müssen, dann blocken sie natürlich, aber oft wird das nicht so schön sein. Außerdem, sowohl zu dem als zum Den Protector kann man sagen, der ist eine 3-3, gut gegen 2-3s. Den Protector ist eine 3-2, die nicht von Kreaturen mit 2 Power oder weniger geblockt werden kann, wenn sie gemegamorpht wurde natürlich, was man machen will. Das heißt, der kommt gut durch, Gnarlwood Dryad kommt gut durch, blocken wird ziemlich schwer für eben die Band Coco Decks, die lauter so kleine Kreaturen spielen. Vor allem eben auch der Deathmist Raptor hat selber auch noch Death Touch. Ja, und selbst wenn man den umbringt dadurch, egal, man holt ihn einfach wieder. Ja. Und das ist richtig fies einfach. Ja, die nächste Karte. Eigentlich klar, dass die drin ist. Warum sollte man sie nicht spielen? Der Grimflayer, eine neue Mythic aus Eldritch Moon, 2 Mana, schwarz und grün, 2/2 Trample. Erstmal zum Delirium, wenn Delirium aktiv ist, wird er zu einer 4/4, da ist Trample dann noch fieser. Und wenn er einem Spieler Schaden zufügt, was dann eben durch das Trample sehr wahrscheinlich ist, wie war das? Lock the top 3 cards of your library, put any number of them into your graveyard and the rest back on top of your library in any order. Oh, ja, ein sehr, sehr, sehr guter Delirium-Effekt. Ja. Weil man muss auch gar nichts davon in den Friedhof packen, sondern einfach wieder genau, alles also aufs Top-Deck. Ich glaube, da steht sogar auf Library in any order. Also im Grunde genommen kann man damit auch Top-Deck manipulating. Ja, das ist, im Endeffekt ist es für ein Deck, das Sachen in seinen Friedhof kriegen will, ein besserer Sensei's Divining Top, wenn man mit ihm durchkommt. Ja, das tut man ja sowieso meistens, weil man ja Trample hat. Also 4/4 Trample, wenn man Delirium schon hat. Jo. Ist auch schon ziemlich gut. Auf jeden Fall eine solide Karte. Die nächste Karte finde ich eigentlich in dem Deck wirklich schön. Sie passt gut rein und die ist einfach... Das ist smart, dass man die da reingepackt hat. Also, das ist der Mindrack Demon. Das ist eine 4-Mana, 4-5, 2 von den Mana schwarz, Flying Trample. Wenn der aufs Spielfeld kommt, packt man die obersten 4 Karten seiner Bibliothek in den Friedhof. Was auch schon mal mit dem Delirium-Plan hilft. Und am Anfang von der eigenen Upkeep verliert man halt 4 Life, außer wenn eben Delirium aktiv ist. Aber... ich meine, wir haben schon einige Sachen hier in diesem Deck gesehen, eben den Grimflayer, jetzt den Mindrack Demon, mit denen man bequem Delirium enablen kann. Ja, und eben dadurch, dass man so ein erstaunlich aggressives Deck ist, Flying und Trample, für 4 Mana, 4/5 Flying Trample, ist richtig stark. Oh ja. Und dadurch, dass wir ein starkes Delirium-Deck auch noch spielen, ist die Downside von dem quasi nicht vorhanden. Jo. Genau. Nächste Karte, guter Bekannter, Sylvan Advocate. Ich glaube, dazu muss man nichts sagen. Nee. Einfach saustarker 2er-Drop, 2-3 Vigilance und dann noch wird er noch stärker. Richtig gut. Und eben Ishkanah, Grave Widow. 5 Mana, 3/5 mit Reach. Also auch sehr gut gegen die ganzen nervigen Spirit-Decks oder eben Abyssin. Oh ja. Je nachdem. Und wenn Delirium aktiv ist und sie kommt aufs Spielfeld, bekommt man nochmal 3 Spinnen mit 1-2 und Reach. Und der Effekt, 7 Mana, 1 davon schwarz, verliert der Gegner für jede Spinne, die man kontrolliert, ein Leben. Also diese Karte ist wirklich erstaunlich stark. Ich hätte das überhaupt nicht gedacht, weil sie so teuer ist und dann noch mit Delirium spielen muss. Aber im Late Game oder Mid Game kann die richtig mies werden. Mhm. Weil diese Spinnen sind eine größere Gefahr, als man meint. Und dadurch, dass man den Gegner praktisch langsam ausbluten kann, wenn er zu lange zögert, eben durch diesen Mana-Outlet von 7 Mana und drück mal 4 Damage, wenn alle Spinnen noch da sind. Jo. Das tut richtig weh. Ja, also Ishkanah in dem Deck ist im Endeffekt die Late-Game-Absicherung. Weil Delirium wird man haben, sobald einer von den Mindrack-Demons draußen war. Ziemlich sicher. Und wenn man dann eben diese 6/11 in Stats für 5 Mana hat, die auch noch fliegende Karten blocken können und mit denen man über eine Activated Ability dem Gegner sagen kann, mach was oder du stirbst, ist schon gut. Ja, definitiv. Und das staubt mich auch nicht unbedingt. 4 Planeswalker, alle 4 davon Liliana, The Last Hope. Unsere neue Liliana, wo wir auch gemeint haben, dass sie gar nicht mal so stark ist. Ich bin immer noch der Meinung, sie ist immer noch nicht so stark. Aber sieht mehr Spiel als Tamio. Eben weil sie ein 3-Mana Planeswalker ist, der ja trotzdem gute Effekte hat. Also wir haben nie behauptet, dass sie komplett schlecht ist. Aber die Effekte sind natürlich nicht so stark. Ja, sie sind nicht so, ich sag mal, flashy wie die jetzt von Tamio. Ja. Aber sie machen auf jeden Fall einen soliden Job. Also Kreaturen schwächer machen ist immer relevant. Und die -2 in diesem Deck, eben, dass man erstmal sich selber mildt, was gut ist für Delirium, und dann noch im Endeffekt die beste Kreatur oder die, die man haben will, aus dem Friedhof auf die Hand bekommt, das ist gut. Vor allem in diesem Deck. Ja, und es ist noch ein Kartentypen. Also jetzt mal so gesehen für Delirium, falls Liliana im Friedhof landet, hat man einen Kartentypen mehr, ja, was ein Planeswalker ist. Genau, dann zu den Spells. Wundert einen jetzt auch wenig in dem Delirium-Deck, Deadweight. Jo. Für 1 Mana, -2/-2 Enchantment, das heißt, man hat ein Enchantment im Friedhof. Grasp of Darkness, saustarker Removal für 2 schwarze Mana. Und Ruinous Path, auch richtig guter Removal. Jo. Vor allem auch, also die Planeswalker-Clause habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt, auf Ruinous Path ist echt einfach gut. Ja, klar, das bringt einem, also für die drei Mana, ich meine, ein Mörder kostet auch so viel, auch mit zwei Schwarzen, meine ich, Ja. ist Instant Speed, aber sagt halt nur Target Creature. Also die ist zwar Sorcery Speed, hat aber noch eben die Planeswalker-Klausel und keine Ahnung, wenn man das unbedingt noch irgendwie raushauen will, Awaken. kann man die immer noch awaken, falls es die Option ist. Ja. Also wirklich sehr gute Karte und wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben, das ist ein Zendikar-Block. Durchaus. Zum Sideboard muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Also, eine interessante Sache ist Kalitas. Den will man wahrscheinlich dann eben auch in diesen längeren Matches reinbringen für noch ein bisschen mehr Value. Weil das Removal hat man ja eh. Ich meine, der spielt 12 Removal-Spells. Da ist es in Kalitas absolut wert. Und zweimal hat er dann auch noch Ishkana drin. Das finde ich auch cool. Das ist noch ein anderer Weg, wie er dann das Late Game, falls er dahin kommt, für sich selbst entscheiden kann. Ja, und mal so überlegt, Kalitas ist auch ziemlich gut in einem Mirror-Match gegen Delirium, weil wenn man Ja. den sehr früh rausbekommt, kann man im Grunde genommen verhindern, dass er Kreaturen in den Friedhof bekommt oder eben einen Deathmist Raptor. Weil wenn der exiled wird, dann hat man ein Problem, weil den Oh kriegt man ja. dann nicht mehr raus. Also auf jeden Fall solide. Genau, dann das nächste Deck, das wir uns anschauen, macht farblich gesehen eine leichte Rückkehr zu dem, was wir davor schon hatten. Das ist Blue-White Spirits. Genau, von Jeff Hoogland hat den 13. Platz gemacht auf den Openings. Und das ist genau das, was eigentlich schon viele Leute vorhergesagt haben. Es wird ein Spirits-Deck geben, weil die neuen Spirits aus Eldritch Moon richtig stark sind. Oh ja. Siehe Spellqueller. Und ja, das ist sausimpel, dieses Deck. Also von den Kreaturen her, alle Kreaturen, also wirklich, es sind nur fünf Kreaturen, jeder von viermal drin. Ja. Ja, plain and simple. Die ganzen Spells sind einfach nur Counter und weghauen und nein, du darfst es nicht machen und das Ding kommt jetzt auch weg. Also recht solide und dafür, dass es einen 13. Platz gemacht hat, sieht man, okay, dieses Deck kann man noch ausbauen und könnte vielleicht sogar ein neues Deck im Standard-Meta werden. Absolut. Aber machen wir einfach weiter mit den Karten. Jo. Die erste wichtige Karte, und ich habe mal auf Magic-Kartenmarkt geschaut, die ist ziemlich teuer mit 7 oder 8 Das Euro. glaube ich sehr gerne. Mausoleum Wanderer, ein blaues Mana, 1-1 fliegend Spirit. Und jetzt kommt der ganze Clou. Man kann ihn opfern und den einen Spell countern, also, nee, Targets Instant or Sorcery. Ja gut, trotzdem, stark genug. Also man countert das, außer der Gegner zahlt X, wobei X die Power von dieser Karte ist. Jetzt denkt man sich, Moment, der hat doch nur 1-1, jetzt kommt da noch ein Effekt. Man kann ihn praktisch hochpushen, weil für jeden anderen Spirit, der aufs Spielfeld kommt, kriegt er nochmal plus 1, plus 1. Jo. Und jetzt kommt natürlich der Witz. Wir spielen noch Rattle Chains. Ja, das Das, heißt, alle Spirits haben Flash. ja, wo in dem Fall wichtig eigentlich nur eben der Mausoleum Wanderer selber und eben, wie heißt der andere, der Selfless Spirit. Jo. Weil Mausoleum, nee, also weil Rattle Chains und Spellqueller selber haben ja auch Flash. Das heißt, die brauchen es nicht. Und ja, jetzt habe ich schon vorweggenommen. Selfless Spirit noch. Auch Jo. richtig gut einfach, weil guter Two-Drop Genau. kann man noch opfern. Und es gibt Und hier halt auch wieder die Archangel Avacyn Selfless Spirit Combo. genau. Und Archangel Avacyn hat selber auch noch Flash. Also im Grunde genommen spielt dieses Deck komplett darauf, wie du, glaube ich, schon vorher vor dem Cast erwähnt hast, dass man alles Instant Speech Ja. spielen kann. Das Instant ist die Speed. Idee dahinter. Also, ich hatte ja vor Eldritch Moon auch schon so ein Blue-White Spirit Stack, wo die Idee im Endeffekt auch war, dass ich alles, was ich mache, Instant Speed machen kann, weil es das für den Gegner im Endeffekt einfach deutlich schwerer macht, drumherum zu spielen. Also, und du kannst dir das Mana einfach offen lassen, dann macht der Gegner seinen Zug, wenn es was Problematisches ist, dann kannst du es countern auf irgendeine Art und Weise, jetzt noch besser mit Mausoleum Wanderer. Und einen Spellqueller. Ja, oder du kannst, wenn er nichts, ich sag mal, Relevantes macht, dann kannst du noch irgendwelche Value-Karten spielen, eben mehr Kreaturen aufs Feld bringen mit Flash. Du kannst ein Anticipate oder sowas spielen, halt einfach irgendwie noch Value rausholen. Ja, und wenn wir uns noch die Spells anschauen, typisch Stasis Snare, richtig gutes Enchantment, Anticipate, wie du schon erwähnt hast, Clash of Wills, weil es eben damit spielt, dass man auf den Gegner reagiert. Kann man einfach, keine Ahnung, mit das nächste Snare irgendwas raushauen, dann hat er nur noch zwei Mana castet damit noch irgendwas und dann einfach Clash of Fizz noch für 2 Mana rausholen, dann kann er das nicht mehr bezahlen. Jo. Dann ist auch schon wieder vorbei. Und eine interessante Karte hier ist Essence Flux. Nämlich, was recht cool ist, also Essence Flux, 1 Mana, blau, instant, ist im Endeffekt ein Flicker-Effekt und wenn ein Spirit geflickert wird, dann kriegt der +1/+1. Und zwar permanent. Und eine coole Sache in diesem Deck ist folgendes. Also wir haben die Selfless Spirit Archangel Avacyn Combo, mit der man Avacyn flippen kann. Aber die flippt ja erst immer im nächsten Upkeep. Und jetzt kommt der Trick. Wenn ihr Flip-Trigger auf dem Stack ist und man dann ein Essence Flux auf Avacyn spielt, kommt sie ungeflippt wieder und gibt allen eigenen Kreaturen Indestructible. Jetzt verstehe ich die Combo leider nicht. Also, du hast Avacyn. Ja. Du hast ihre Flip-Condition erfüllt, sie flippt im nächsten Upkeep. Ja. Genau. Der Flip-Trigger, also wir sind jetzt im nächsten Upkeep, der Flip-Trigger geht auf den Stack. Ach, der ist noch da. Jetzt verstehe ich's, weil der Flip-Trigger noch da ist, auch wenn man sie flippt, bleibt er ja trotzdem noch drauf auf dem Stack. Ja. Du meinst, ja, jetzt verstehe ich's. Das heißt, ihr Schaden und nachdem du dann ja dein eigenes Essence Flux dann spielst, kriegen die erst Indestructible und dann kommen die 3 Schaden auf alles. Ja, das ist tricky. Das ist mal wieder gewieft, würde ich mal sagen. Und eine andere coole Interaction in dem Deck ist halt, dass du, oder nicht eine Interaction, sondern eher eine Synergy, ist, dass du Spellqueller unglaublich gut beschützen kannst. Eben, Rattlechains gibt Hexproof. Selfless Spirit gibt Indestructible. Rattlechains lässt dich alles reinflashen. Mausoleum Wanderer kann noch andere Sachen countern. Ja. Ja, ist fieses cool. Deck. Fieses Deck und verdient auf Platz 13 gekommen, würde ich sagen. Mhm. Ja, man kann so ein Sideboard noch anschauen. Typisch Bygone Bishop, wundert einen nicht. Auch ein guter Spirit. Jo. Falls man irgendwie stärkere Sachen braucht oder einfach mehr Card Draw durch den Bygone Bishop. Falls man halt ein längeres Game spielt, ist der Bygone Bishop einfach gut. Ja, Silk Wrap ist gar nicht mal so doof, weil eben die meisten Karten CMC 3 oder weniger haben. Jace Rinse Prodigy sehe ich. Auch eine ganz gute Karte, falls man irgendwie wieder was raus... Also wenn man unbedingt diesen Snapcaster-Effekt haben will. Mhm. Aber ansonsten, ja, also das Sideboard... Was cool ist, aber ich glaube, darauf sollten wir lieber eingehen, wenn wir dann über das nächste Deck sprechen. Blessed Alliance. Ja. Aber wie gesagt, das machen wir gleich. Denn ich denke, wir können auch schon gleich zum nächsten Deck weitergehen. Jawohl. Und das ist... Eine Sache, die ich noch zu Mausoleum Wanderer sagen wollte. Also, wir hatten schon vergleichbare Karten früher. Eben zum Beispiel Judge's Familiar aus Return to Ravnica, wenn ich mich recht erinnere. Hat der nicht? Also, ich habe irgendwo gelesen, der hat, glaube ich, ganze 3 Turniere gewonnen einfach, dieser Judge's Familiar. Der war verdammt gut zu der Zeit. Ich meine, es ist eine 1-Mana 1-1 Flying, was schon okay ist. Und dann kann man ihn opfern, eben um was zu countern, außer der Gegner bezahlt 1. Also bei dem ist halt die Sache, er countert alles, außer der Gegner zahlt 1. Jo. Und Curse Catcher ist im Endeffekt genau das gleiche wie der Mausoleum Wanderer ohne die ganzen Spirit-Sachen. Also ein blaues Mana für eine 1-1 und wenn man ihn opfert, countert man eine Instant oder Sorcery, außer wenn ihr Spieler halt ein Mana bezahlt. Und das ist auch ein Four-Off-Staple in Modern Merfolk. Definitiv, also die Karte ist ein guter One-Drop und macht genau das, was nervt, countern, oder was dir Spaß macht, je nachdem, welche Perspektive man ist. Aber ja, gehen wir mal gleich zum nächsten Deck. Black-White Angel Control. Mhm. Das ist im Grunde genommen die Weiterführung von Black-White Control, jetzt eben mit den ganzen Angels. Und was mir richtig gut gefällt, da können wir eigentlich auch drauf eingehen, er benutzt tatsächlich die neuen 2 Engel, die verschmelzen. Mhm. Und laut seinem Statement, ich glaube, das hast du vorhin rausgefunden, in 6 von 7 Spielen oder 6 von 8, wie auch immer, konnte er tatsächlich verschmelzen. Und zwar nicht nur einmal. Also, das ist das Deck von Ronnie Ridner. 8er wurde er bei der Columbus Open. Und er hat auch ein Deck-Tech dort gemacht. Und das war halt eben, nachdem 7 Runden gespielt waren. Und laut seiner Aussage hat er in 6 von 7 Runden tatsächlich den Melt hinbekommen. Also mit diesem Deck scheint das ziemlich konsistent zu sein. Ja, und wenn man sich auch die Karten anschaut, also das ist auch wieder richtig gut durchdacht. Man könnte mal meinen, so Tribal-Decks sind einfach verdammt dazu, schlecht zu sein, weil sie eben sich beschränken auf diesen Tribal und gute Karten auslassen, aber das sind einfach gute Karten, dieser Tribal. Ja. Und das ist ja nicht nur Tribal, also wir haben auch einen Kalitas unter anderem und ein paar Planeswalker, aber trotzdem, es spielt hauptsächlich mit Engeln und das ist richtig gut. Jo. Also es ist im Endeffekt eine Weiterentwicklung von dem Black-White-Control-Deck, das wir bis jetzt hatten. Die alte Fassung hat ja im Endeffekt so gut wie gar keine Kreaturen gespielt, vielleicht ausnahmsweise mal irgendwie ein Kalitas oder sowas. Aber dieses Deck spielt jetzt tatsächlich insgesamt 10 Kreaturen. Ist immer noch nicht viel, aber wenn diese 10 Kreaturen somit das Beste sind, was man in Standard finden kann, dann ist das schon ordentlich. Ja, man muss dazu sagen, die Mana-Curve von diesem Deck ist erstaunlich hoch. Oh ja. Man muss sich also in den ersten Zügen mit Removal und so weiter schützen oder Duress, indem man einfach Sachen aus der Hand rausholt. Und es muss sich selber ein bisschen beschleunigen, eben durch Read the Bones, auch eine typische Karte, die leider bald rausrotiert, wie gesagt, weil es ja Origins ist, oder durch Sorin selber, der diese hohe Mana-Curve halt noch ein bisschen unterstützt. Ja. Also klar, die Synergie ist viel, also es ist viel Synergie drin, die man erwartet, aber sie funktioniert einfach auch. Genau. Das muss man dazu sagen. Ich würde sagen, gehen wir einfach gleich zu den Kreaturen. Da muss man zuallererst zuallererst fangen wir an mit der ersten Kreatur. Thalia's Lancers. Ja, man muss dazu sagen, bevor man überhaupt über die staunt, sämtliche Kreaturen außer Thalia's Lancers in diesem Deck sind legendär. Ja. Und da gibt's auch noch viele andere, oder es gibt eine andere legendäre Karte, nämlich Gaia Reach Sanitarium, was ein legendäres Land ist. Also man kann mit Thalia's Lancers tatsächlich auch noch dieses Land rausholen. Genau. Das heißt, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat oder halt ein bisschen Mana-starved ist, weil Thalia's Lancers sind zwar 5 CMC, aber bei 5 CMC sind wir in dem Deck noch lang nicht fertig. Nee, und vor allem 5 CMC für eine 4-4 First Strike ist absolut on curve. Und dadurch, also der Effekt ist einfach, wenn sie das Spielfeld betreten, darf man sich eine legendäre Karte aus dem Deck rausholen und auf die Hand tun. Und da haben wir eine Menge Ziele. Zum einen, wenn du mit der Maus ein bisschen runtergehst, genau, Archangel Everson. Brauchen wir gar nichts mehr großartig sagen, nur einmal drin. Bruna, The Fading Light, auch nur einmal drin, denn mehr als einmal braucht man überhaupt nicht. Ja. Ja, Bruna ist 7 Mana, 2 Weiß, 5-7, Flying Vigilance. Und wenn sie aufs Spielfeld kommt, darf man einen Engel oder Human aus dem Friedhof wieder aufs Spielfeld zurückbringen. Genau. Und ich meine, das ist vielleicht wenig überraschend, aber so gut wie alles, was in diesem Deck eine Kreatur ist, ist auch entweder ein Engel oder ein Human. Ja, außer Kalitas. Ich glaube, der ist einfach nur ein Vampir. Ja, aber der ist Vampire Warrior. Aber ja, aber das ist wurscht. Der Typ ist selber einfach eine eigene Mechanik. Das sei ihm verziehen, dass er kein Mensch mehr ist. Ja, aber das Hauptziel von Bruna wird meistens tatsächlich entweder Thalia's Lancers sein, um sich noch mehr Legendaries rauszuholen, oder eben Gisella, falls sie irgendwann vorher gestorben ist, was sowieso schon schwer genug ist, außer mit Direct Removal, weil Gisella für 4 Mana, 4-3, Flying, First Strike, Lifelink und ja, keine Ahnung, was soll man da sagen? Für 4 Mana ist das absolut krank. Also die ist schon ziemlich gepusht von den Stats her. Ja, und sie ist 3-mal drin. Also das ist ein ziemlich guter 4-Drop, sage ich mal. Und einer der günstigeren Kreaturen hier in dem Deck. Mhm. Und einfach so stark. Und wenn die noch mit Bruna melden, ist dann eigentlich schon GG. Ja. Außer man kann sie bouncen. Aber im Grunde genommen ist erstmal GG, wenn die geflippt sind. Oh ja. Weil dann sind sie einfach 9, 10, Flying, First Strike, Vigilance, Lifelink. Und sie zerstören einfach alles, was Collected Company nicht mit Collected Company spielt. Genau, weil es sagt einfach, der Gegner kann nichts mehr casten, was CMC 3 oder weniger hat. Ja. Also er kann höchstens nur noch Coco spielen und hoffen, dass er mit was rausholt. Eben einen Reflector Mage und dann Brisella damit bounced, was ziemlich ärgerlich ist. Ja, das wäre nervig, aber immerhin, wenn Brisella gebounced wird, kann man dann Bruna oder Gisella gleich wieder spielen im nächsten Zug. Ja. Kalitas haben wir schon erwähnt und der letzte Engel, Linvala the Preserver, eine Mythic aus Gatewatch, 6 Mana, 2 Weiß, 5-5 Flying und die Sache ist einfach die, für ihre Stats, also für das Mana sind ihre Stats einfach schon gut. Ja, die sind auf jeden Fall okay. Ja, aber diese Karte rettet einen einfach komplett, falls man gerade, was heißt verlieren ist, wenn man einfach gerade ein bisschen schlechter dasteht als der Gegner, denn wenn man weniger Leben hat als der Gegner, Kriegt man 5. Kriegt man einfach 5 Leben. Wenn man weniger Kreaturen hat als der Gegner, kriegt man einfach, wie viele then put... Einen. 3-3 Engel aufs Spielfeld. Also, ich würde niemals dazu Nein sagen. Und ja. Für 6 Mana... Und dann schauen wir uns das Deck einfach mal an. Wir werden fast sicher, verglichen mit den ganzen Kreaturendecks, die jetzt rumlaufen, weniger Kreaturen haben. Und wenn wir gleich zu den Spells kommen, du hast es schon erwähnt, Read the Bones und Anguished Unmaking haben wir auch drin. Wir werden wahrscheinlich auch weniger Life haben als der Gegner, weil dieses Deck eigentlich kaum Möglichkeiten hat, im Early Game das Life Total von dem Gegner zu pressuren. Ja, und wir werden ordentlich auf die Mütze kriegen meistens. Erstmal, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Und ja, da ist sie einfach purer Value. Und sie ist Legendary. Und auch wenn wir sie nur einmal drin haben, macht nichts. Wir haben Thalias Lancers. Also haben wir sie eigentlich dreimal drin. Eigentlich haben wir sie dreimal drin. Ja, und dann noch Planeswalker. 5 an der Zahl. Liliana, 2-mal. Also wieder erstaunlich, dass sie gespielt wird. Obnixilis, weil Obnixilis einfach stark ist. Oh, allein ja. Schon sein -3, Destroy Target Creature und tschüss. Ja, er ist halt Card Draw und Removal und das ist einfach solide. Ja, und Sorin haben wir vorhin auch schon erwähnt. Dadurch, dass die Mana-Curve einfach so unglaublich hoch ist, ist sein +1 richtig tödlich. Der ist insane. Ja, genau. Und jetzt noch die ganzen Spells, haben wir schon erwähnt. Anguished Unmaking. Ja, und jetzt kommt's endlich, Blessed Alliance. Hau raus. Also, 2 Mana Instant mit Escalate für jeweils 2 Mana. Target player gains 4 life oder untap up to 2 target creatures oder target opponent sacrifices an attacking creature. Das heißt, ich meine, wir müssen das mal so angehen. Das ist eine Karte, wo man im Endeffekt nie traurig ist, wenn man die castet. Für 2 Mana ist der Untap-Effekt schon ziemlich decent. Der Sacrifice-Effekt ist auch ziemlich decent für 2 Mana. 2 Mana, 4 Life gainen ist jetzt nicht so nice, aber nachdem wir ja relativ viel Life verlieren, kann das stellenweise schon der Unterschied zwischen Leben und Sterben sein. Und wenn man die ganzen Effekte jetzt auch noch kombinieren kann, und irgendwann haben wir das Mana, ich meine, wir sind ein Control-Deck, wir gehen ins Late-Game, sobald man auch nur 2 von denen in irgendeiner beliebigen Kombination kombiniert, ist diese Karte schon extreme Value. Ja. Wird aber nur einmal gespielt, eben weil es Late Game ist. Das heißt, wir werden sind nicht traurig, wenn wir sie erst später ziehen. Ja, dann typisch Removal, kennen wir alle. Grasp of Darkness, Ultimate Prize, Languish im Mainboard. Klar, weil unsere Kreaturen teilweise richtig groß sind, stört uns Languish einfach nicht. Beziehungsweise, wenn sie noch mit dabei verrecken, egal, wir haben Bruna. Ja, außerdem kommen unsere Kreaturen ja üblicherweise erst spät. Und Languish hilft uns einfach dabei, bis dahin zu überleben. Ja, definitiv. Dann noch Read the Bones haben wir schon erwähnt, Duress und Ruinous Path. Auch wieder. Genau. Sideboard auch nicht erstaunlich. Guten Felidar Cup ist gegen Enchantments. Dann haben wir noch Deadweight, noch ein Anguished Unmaking, Bruna, Liliana. Oh, Collective Brutality. Ja, das ist genau das gleiche Prinzip im Endeffekt. Wie bei Blessed Alliance. Ja. Also, saustarke Modi für das wenige Mana, vor allem in dem Fall nur 2 Mana, weil der Rest besagt einfach nur, schmeißt Karten ab. Und dann schmeißt man, also mal theoretisch, man schmeißt einfach eine Giselle ab, weil man noch eine Bruna auf der Hand hat, castet Bruna und holt sie sich gleich wieder raus. Also, ja. Es tut einfach nicht weh, wenn man Karten abschmeißt in diesem Deck. Ja. Oder im Late Game, wenn der Gegner keine Karten in der Hand mehr hat, dann schmeißt man halt sein Duress weg, das man nicht mehr braucht. Ja. Genau. Und sonst halt Flame Tendrils als kleineres Languish für zum Beispiel eben die Spirit Stacks ist bestimmt ganz nett. Die Exile Clause ist auch nicht irrelevant. Und halt dann noch Planar Outburst, nochmal Read the Bones und 3 Transgress the Mind. Also Sideboard ist eigentlich recht Standard, bis auf das Collective Brutality. Ja, auf jeden Fall. Dann kommen wir zu dem letzten Deck für heute. Und das dürfte dir, glaube ich, am ehesten gefallen. Das ist cool, ja. Also ich habe ja schon, wo wir unseren Eldritch Moon Hypecast hatten, habe ich ja schon gesagt, dass Sultai Control auf jeden Fall ein Ding sein könnte. Und ja, es war zumindest bei dieser SCG Open ein ziemliches Ding. Nämlich Ali Eintrazi hat den 2. Platz mit Sultai Control geholt. Also musste er, im Grunde genommen, hat er fast gegen Banned Company. Also er hat wahrscheinlich die ganzen Banned Companies weggeräumt, nur gegen dieses eine Banned Company auf dem 1. Platz hat er keine Chance gesehen. Jo. Ja, also ich habe irgendwann ein Zitat gelesen von irgendeinem Pro-Spieler, also von einem guten Spieler von den SCGs, Der hat gemeint, in die Top 8 zu kommen von einem Opening oder von einem Turnier ist Skill und in den Top 8 zu gewinnen ist Glück. Und das könnte schon hinhauen. Das ist durchaus nicht verkehrt. Ich meine, man kann sich das so überlegen. Also als wirklich guter Spieler kannst du auch mit einem schlechten Matchup dein Game durchaus gewinnen. Einfach dadurch, dass du viel mehr Erfahrung mit dem Matchup hast oder dass du es halt einfach viel besser verstehst als dein Gegner. Und wenn du in den Top 8 bist, musst du aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich deine Gegner ähnlich gut sein werden wie du, stellenweise sogar besser. Das heißt, es kommt dann eben mehr drauf an, was für Decks gegeneinander spielen. Und wenn du halt von dem Seeding her ein bisschen Pech hast, dann spielst du halt direkt im Viertelfinale gegen ein Deck, das halt einfach gut ist gegen dein Deck. Ja, oder allgemein einfach Draw. Man hat einfach ein bisschen Pech vielleicht oder man holt mir, also das ist wirklich von den Wahrscheinlichkeiten her sehr unwahrscheinlich, aber dass man mit Coco einfach nichts Gescheites erwischt und solche Sachen. Also man kann immer durch sowas einfach verlieren. Ja. Aber ja, gehen wir zu dem Deck. Genau, also es fängt an mit zweimal Den Protector, ist halt in diesem Deck nicht so sehr da für die Synergy, sondern ist tatsächlich einfach für Graveyard Recursion da, um die Karten, die man halt haben will, wiederzuholen. Dann wenig überraschend viermal Sylvan Advocate, ein Dragonlord Silumgar, den finde ich cool in diesem Deck. Der ist halt von den Mana-Kosten her einfach extrem effizient. Also du kriegst einen guten Body mit 3-5 Flying Death Touch. Der tötet dir im Endeffekt einmal die ganzen kleinen Viecher auf dem Boden, die Collected Company rausholt. Er tötet dir auch diese ganzen nervigen Spirits und er übernimmt dann auch noch die beste Kreatur vom Gegner. Für 6 Mana ein extrem guter Deal. Ja, auf jeden Fall. Dann, was ich auch ziemlich cool finde, dass er das spielt, Emrakul, The Promised End. Ja. Ist zwar teuer, aber durch die ganzen Karten, wie wir den Space sehen werden, eigentlich schon recht einfach runterzudrücken von den Kosten. Dann Ishkanah, haben wir vorhin auch schon gesehen, einfach eine richtig starke Karte. Und wie gesagt, Delirium kann man auch aktivieren in dem Deck. Absolut. Allein schon durch die nächste Karte, Jace, Rinse Prodigy, 4-mal, eben durch seinen Loot-Effekt, richtig gut einfach. Dann haben wir noch einmal Nissa Vastwoodseer, eben auch wieder fürs Late Game. Jo. Oh, jetzt ist hier eine Fliege, die geht uns eigentlich schon die ganze Zeit auf die Nerven. Ja, das ist unglaublich. Egal, wir halten noch durch. Zwei Planeswalker, 3 insgesamt, 2-mal Liliana, schon wieder. Und einmal Obnixilis, eben auch wieder fürs Late Game oder einfach, weil er saustark ist mit seinem Removal. Genau. Und dann kommen wir zu den Spells. Da fängt es gleich mal sehr, sehr interessant an mit 4-mal Hedron Archive. Also erstmal, das Ding kostet 4, tappt für 2 Mana und man kann 2 Mana zahlen, es tappen und es opfern, um 2 Karten zu ziehen. Also das ist einmal katapultiert einen das fast so ein bisschen ins Late Game. Es macht es viel leichter, Emrakul zu casten. Einerseits, weil es 2 Mana macht. Entschuldigung, ich hoffe, man hätte mein Handy jetzt nicht gehört. Das ist schon okay. Andererseits, weil man mit ihm ein Artefakt unglaublich leicht in den Friedhof kriegen kann und daraus noch Value bekommt. Ja. Dann ein Grasp of Darkness, einmal Murder, das ist auch cool und passt auch wieder in die Delirium Synergy rein. Scour the Laboratory, 6 Mana für eine Instant, die einen 3 Karten ziehen lässt. Für 6 Mana ist das nicht so spannend. Mit Delirium kostet es aber nur 4. Und 4 Mana Instant Speed, 3 Karten ziehen ist vermutlich das beste Card Draw, das wir seit einer Weile hatten. Also es gab ja Ugin's Insight und Jace's Ingenuity, die einen für 5 Mana 3 Karten haben ziehen lassen. Ich glaube, eine war Instant und die andere war Sorcery, aber hat einen auch noch scryen lassen. Auf jeden Fall waren die beide nicht ganz gut genug. Und 4 Mana 3 Karten ziehen ist definitiv gut genug. Und auf Instant Speed. Ja. Genau. Dann Ultimate Prize. Kennt man. Oath of Jace 2-mal. Ganz wichtig eigentlich, weil man castet den ersten, hat vielleicht den zweiten. Castet den zweiten, schmeißt damit den Oath of Jace den ersten raus, hat einen Enchantment im Friedhof. Perfekt. Ja, und er enabled auch noch Delirium, weil man ja 2 Karten nach Wahl abwerfen kann. Genau, also doppelter Value. Dann Oath of Liliana. Das wundert mich ein bisschen. Wahrscheinlich auch wegen dem Enchantment und weil man Planeswalker spielt. Aber an sich, ja gut, 3 Mana dafür, dass sich der Gegner aussuchen kann, was er opfert. Ja, einem Token-Deck oder vielleicht auch einem Band-Company-Deck gegen eins gar nicht mal so geschickt, weil der Gegner einfach das opfert, was er gerade nicht braucht. Also, ich habe mir die Tage die Top-Level-Podcast von Patrick Chapin und Michael J. Flores Episode zu Liliana und ihrem Oath angehört und die haben gesagt, dass die Karte tatsächlich ziemlich gut sein soll. Und sie haben zwar auch erwähnt, ja, es ist von der Value her nicht so umwerfend, wenn man gegen so ein wirklich Creature-lastiges Deck spielt, aber wenn man ein paar Planeswalker im Deck hat, ist diese Karte ihr Mana mehr als wert, sobald man auch nur einen Planeswalker spielen kann und Oath of Liliana auf dem Feld war. Ja gut, das auf jeden Fall. Aber machen wir einfach weiter und machen wir das Deck auch fertig. Languish, Ruinous Path und Traverse the Urban Vault, natürlich um Delirium zu triggern. Jo. Oder beziehungsweise nicht um zu triggern, sondern um einfach aus Delirium noch ein bisschen Value rauszubekommen, weil man ja dadurch auch noch eine Kreatur rausholt, wenn Delirium aktiv ist. Ja, also Traverse eben mit diesen ganzen teuren Late-Game-Kreaturen, eben Dragonlord Silumgar, Emrakul und Ishkana, ist halt nice, wenn wir eh schon Möglichkeiten haben, um Delirium zu enablen in diesem Deck. Ja, auf jeden Fall. Und wenn wir uns das Sideboard anschauen, auch mal wieder nicht verwunderlich. Gut, Lamphold, Pacifist, wahrscheinlich einfach nur, wenn man merkt, okay, ich brauche früher einen guten Blocker. Deadweight, wenn man meint, okay, ich brauche früher Delirium. Summary Dismissal. Ja, dreimal sogar. Dreimal, ja. Also den muss es ganz schön auf den Sack gehen mit den ganzen Eldrazi, muss ich mal sagen. Dragonlord, Silumgar nochmal. Ishkana, Kalita, Siliana. Oh, Painful Truths. Ja, das finde ich cool. Also zur Erinnerung, Painful Truths ist eine 3-Mana, also von Schwarz Sorcery mit Converge. Das heißt, man zieht X Karten und verliert X Leben, wobei X die Anzahl an Farben ist, die ausgegeben wurde, um den Spell zu casten. Und wir sind ein Sultai-Control-Deck, das heißt, wir haben 3 Farben, also können wir den kompletten Value daraus ziehen. Genau. Wenn man es unbedingt gerade braucht. Ist auch nur einmal im Sideboard. Ja, also einige Leute haben darüber spekuliert, dass diese Karte stellenweise sogar Legacy-Playable sein könnte, einfach weil 3 Mana Draw 3 extrem effizient ist. Ja. Und noch zweimal Pick the Brain. Ja, kann man auch machen, weil man ja mit Delirium spielt, kann das auch noch ziemlich fies werden. Oh ja. Aber ja. Genau, das waren die Decks zum momentanen Meta. Wir werden in den nächsten Wochen auch noch ein paar Openings sehen, wo ich auch sehr gespannt bin, was da rauskommt. Wie gesagt, ich vermisse immer noch ein Super Friends Deck, eben durch die Karte Deploy the Gatewatch, die das wahrscheinlich sehr interessant machen wird. Ja, wird sich auf jeden Fall zeigen, ja, ob mit dem was zusammengehen wird. Auf jeden Fall. Ansonsten, hast du noch irgendwas hinzuzufügen für diese Woche? Eigentlich nicht, nee. Genau, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, also ich weiß nicht, ob wir das Announcement gemacht haben, bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Wir machen ja ein bisschen mehr jetzt auf unserem Channel. Wir sind ja auf YouTube. Das heißt, die ganzen Casts werden auch auf YouTube hochgeladen. Ich werde zu bestimmten Sachen, wie zum Beispiel Unboxings, was machen. Du wahrscheinlich zu Commander, würde ich sagen. Oder wenn du zu Modern irgendwas sagen willst. Ja, ich weiß noch nicht sicher, was ich machen will oder wann ich es machen will. Wenn ich die Zeit dazu habe, werde ich auf jeden Fall mal irgendwas machen und sobald ich mir überlegt habe, was das sein wird, werde ich da auf jeden Fall auch nochmal Bescheid geben. Ja, genau. Also wir werden den Channel auf jeden Fall noch erweitern und ein bisschen mehr Content liefern, aber den Cast wird es trotzdem immer noch geben. Auf jeden Fall. Jeden Montag, auf jeden Fall. Jo, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wie gesagt, oder wie du immer am Ende des Casts sagst, Kritik ist immer willkommen, falls ihr irgendwas anderes hören wollt oder irgendwelche neuen Sachen oder euch irgendwas stört, sagt's einfach. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.